Die Zahl der Morde in den USA dieses Jahr ist alarmierend. 243 in Chicago, 192 in Baltimore, 87 bisher in Washington D.C. Zum Teil ist die Mordrate wie in Milwaukee um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Polizeichefin von Washington D.C., Kathy Lanier, beschreibt, was ihre Beamten auf der Straße sehen. When you see shootings with six or seven guns involved. Wir haben Schießereien mit 6, 7 Pistolen, 50 oder 60 Schüsse, die abgegeben wurden. Kinder, die erschossen werden. Zunehmende Zahlen von zufälligen Opfern. Das macht uns Sorgen. Und Stadt für Stadt berichtet das Gleiche. Bei einem Treffen haben Polizeichefs von St. Louis bis Houston berichtet, dass sie alle ein außerordentlich gewaltsames Jahr erleben. Es ist nicht eine Stadt oder eine Region, die einen derartigen Anstieg an Gewalt verzeichnet. Es ist das ganze Land. Warum es dazu quer durch die USA kommt, kann sich die Polizei nicht erklären, so Polizeichef Thomas Manger. Wir haben nach einer Antwort gesucht, nach dem Warum. Warum es gerade jetzt überall diesen Anstieg gibt. Und darauf gibt es keine klare Antwort. New York, Chicago, Houston und Philadelphia haben mit ihren Mordraten einen traurigen Rekord aufgestellt. In Chicago und Washington D.C. ist die Zahl der Morde um 20% gestiegen. Dass so viele Waffen im Umlauf sind, ist für die Polizeichefs einer der Hauptgründe für den massiven Anstieg. Synthetische Drogen und Gewalt von Gangs sehen sie ebenso als Ursache. Viele Menschen sind geschockt über das, was vor ihren Türen passiert, erzählen zwei Frauen auf CBS. So schlimm wie jetzt sei es noch nie gewesen, sagt eine Frau, und eine andere fügt hinzu, die Leute seien es satt, sie würden sich nicht mehr drum kümmern. Die Forderung der Polizei, striktere Waffengesetze und härtere Strafen für Verbrechen, bei denen Waffen benutzt werden. Die Polizisten rufen das Justizministerium zu Hilfe und die Bürger. Sie müssen mithelfen, ohne sie geht's nicht, davon ist die Polizei überzeugt. Und das könnte der schwierigste Teil der Lösung werden, Bürger in Städten wie Baltimore oder Washington D.C. dazu zu bringen, mitzuarbeiten. Denn das Misstrauen gegenüber der Polizei ist hier über Jahre gewachsen.